Walpurga von Balladen von Karl Spittler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurga. Sprengt ein Knappe durch den Heidenwald, stieß den Schild an jeden harten Felsen, schlug das Schwert an jeden roten Baumstamm, rief und jauchzte gellend durch den Eichwald. Auf, ihr Elfen, stellet euch zum Strauße, hab geschworen einen mächtigen Eidschwur, dass ich, euer eitlen Rache trotzend, meine Arme schlinge um Walpurga, eures Königs blond gelockte Tochter, mir zum Scherz und minniglicher Kurzweil. Zischend aus dem Busche fuhr Walpurga, sprang zum Angriff, schwang sich in den Bügel, packt ihm an der Stirn die Scheitellocke, biss ihn kreischend in die roten Lippen. Weh und Siechtum sehrte da den Knaben, und sein Zelter floh mit Schreck und Grausen. Als nach 7 Monden er genesen, war ihm weiß entfärbt die Scheitellocke, gähnten seine Augen hohl wie Sünde, bebten seine Lippen schwach und klanglos. Aber als die Herzogin im Maimond sammelte die Knappen von Burgundien, sich zu küren einen eigenen Pagen, »Keinen andern«, rief sie, »keinen andern, einen einzigen will ich um mich leiden, jenen mit der kühnen Hünenlocke, jenen mit dem wilden Wodansblicke, jenen mit dem süßen Büßermunde.« Ende von Walpurga, aufgenommen von Sonja.